Das Verehrungsgefühl und die Sehnsucht der fortschrittlichen Menschen der Welt nach dem Genossen Kim Jong-il werden mit Vergehen der Zeit noch glühender. Der Sekretär der Provinzleitung Mpumalanga der KP Südafrikas, der Vorsitzende der britischen Sonnenpolitik-Studiengesellschaft, der Vorsitzende des Weltbundes der demokratischen Jugend und weitere Persönlichkeiten verschiedener Länder und der internationalen Organisationen haben in den Telegrammen hervor, mit der originellen Sonnenpolitik habe Kim Jong-il den Sozialismus in Korea zuverlässig verteidigt. Seine unvergänglichen Verdienste um die koreanische Revolution und die Menschheit stehen auch heute in Glanz und gelten für Quelle, die den Kampf der antiimperialistischen Kräfte der Welt gegen Aggression, Drohung und Einmischung vom Imperialismus tatkräftig ermutigen. Die Teilnehmer der Veranstaltung für die Bildung des Internationalen Komitees zum Gedenken an Kim Jong-il betonten in Telegram, von jung auf habe sich Kim Jong-il mit herausragender Natur in verschiedenen Wissenschaften wie in der Philosophie ausgekannt und somit die Zhou-Ideologie, begründet von Kim Il-sung, weiterentwickelt und bereichert.